Schütze mir den Schädel, mein Mund ist nur ein hohler Schlund, doch du bist gut und edel. Mir den Schädel, mein Kopf ist zwar des Haars beraubt, doch du bist gut und Schädel, die Augen gar, die Fraß der